Impuls. Glück verheißende Handlungen. Manch ein Mensch hat sich in seinem Dasein schon über etwas getäuscht. So etwas passiert zuweilen. Davor kann man sich schlecht schützen. Darum gehen wir grundsätzlich davon aus, dass auch wir Täuschungen unterliegen.